Bayern 2 Hörspiel Artmix. REM, It's the End of the World as We Know It. Denn erstmal geht's um die postapokalyptische Superkatastrophe. Tag X, das interaktive Hörspiel. Mit dem Dramaturgen des Hörspiels, Klaus Uhrig, werde ich mich gleich über die Besonderheiten des interaktiven Storytellings unterhalten. Anschließend an das Gespräch folgt dann das heutige Hörspiel, Arthur Schnitzler, die Traumnovelle. Eine aktuelle Bearbeitung von Katja Langenbach zum Thema Glaubst du an die Treue? Beziehungsalltag und erotisches Verlangen. Etwa um 21.30 Uhr. Hier im Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt sie Ralf Hohmann. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Mein heutiger Studiogast ist Klaus Uhrig. Er befasst sich mit interaktivem Storytelling und ist Redakteur in der Redaktion Hörspiel, Dokumentation und Medienkunst hier im Bayerischen Rundfunk. Und der Dramaturg des Hörspiels Tag X von Daniel Wild, Autor, und Martin Heindl, Regisseur. Das ist genau der Anlass unseres Gesprächs, die Ursendung von Tag X Mitte Januar 2020, genauer gesagt vergangenen Mittwoch. Und Ursendung heißt sozusagen On-Air-Premiere, Luftradio. Weil online, also im Internet, ist Tag X schon seit Sommer 2019. Warum folgt die On-Air-Premiere oder lineare Premiere, so der Fachjargon, warum die so viele Monate später? Beziehungsweise warum nicht umgekehrt? Zuerst die On-Air-Premiere und dann die Zeitverwertung. In dem Fall ist es ja genau umgekehrt. Die Zweitverwertung ist ja sozusagen diese lineare Version, die im Radio läuft. Und das eigentliche Produkt, das, was wir uns zuerst ausgedacht haben, war ja das interaktive Hörspiel Tag X. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur im Internet seit Mitte 2019, sondern vor allem auch auf Smartspeakern verfügbar, damit man mit Sprachsteuerung sozusagen diese Mischung aus Hörspiel und Computerspiel spielen kann. Genau, das war ja so ein Versuch der leichten Provokation mit der Erst- und Zweitverwertung, weil im Kino kippt das ja auch. Früher war es Kino und dann kam die digitale Verwertung. Jetzt kommt Netflix zuerst und vielleicht kommt es dann auch im Kino, gell? So ist es vielleicht auch bei Tag X oder in der Hörspielszene. Ich glaube, es fängt halt gerade erst an. Es ist nicht so, dass das jetzt schon ein großes Ding wäre mit interaktiven Hörspielen, sondern dass es jetzt halt die ersten Beispiele gibt und die ersten Versuche in dieser Richtung und dass das wirklich noch so ein bisschen so einen Pioniercharakter hatte. Tag X Untertitel: Ein interaktives Hörspiel für Smart Speaker. Da frage ich doch auch gleich mal nach, was das ist, weil ich mir denke, ist es heute nicht mittlerweile üblich, dass ich zu Hause in meinem smarten Haus, in meiner smarten Umgebung mit vielen Bluetooth-Speakern eher Radio höre oder so? Und ist es nicht heutzutage die normale Hörsituation und nicht mehr das alte Dampfradiogerät? Ja, aber ich meine, die Frage ist halt sozusagen, ist es wirklich ein Smart Speaker? Weil ich meine, ich kann natürlich auch Bluetooth-Radio oder WLAN-Radio haben. Ich kann mir was abspielen lassen von Siri, von Apple auch. Aber das sind alles keine Smart Speaker, weil die sind nicht programmierbar. Das heißt, die können eigentlich nicht viel, außer dass man dem Gerät sagt, spiel mir was ab, und das Gerät spielt was ab. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein interaktives Hörspiel machen wollen, dass man richtig spielt, spielen kann, wo man verschiedene Entscheidungen treffen kann, dass ich vielleicht auch ein paar Sachen merken kann, damit man richtig interaktiv erzählen kann, wie in einem Computerspiel, dann braucht man eine bestimmte Technologie dafür und die ist zum Beispiel in einem Smart Speaker drin, also zum Beispiel Amazon Alexa oder Google Home. Das heißt, das Entscheidende ist, dass ich Entscheidungen treffen kann und die kommunizieren kann, entweder durch Klicken oder durch Sprechen. Genau, sonst wäre es ja nicht interaktiv. Also die Idee dahinter ist, dass man sozusagen selber zur Hauptfigur wird, man wird zum Protagonisten dieses Hörspiels und man kann an allen entscheidenden Stellen selber die Entscheidung treffen, wie soll es weitergehen. Gut, dann lassen Sie uns mal reinhören. Eine Stelle habe ich ausgesucht, weil ich an der beim ersten Mal rausgeflogen bin, als ich das gespielt habe. Also gestorben bin, tot durch Eisbär. Um es gleich zu spoilern. Sehr, sehr beliebte Todesart. Bei Tag X zumindest. Genau, da hören wir jetzt mal was. Jetzt kommt die Bärenmama zu uns rüber. Nicht gut. Gar nicht gut. Hier drinnen taut und gammelt alles vor sich hin. Der Gestank wird sie anlocken. Jetzt ist sie gleich an der Tür. Du erklärst Toni, dass die Eisbärenmama ganz gefährlich sein kann. Weil die ihr Baby beschützen will. Genau. Du fragst Toni, ob es in dem Spätkauf noch andere Türen oder Fenster gibt. Hier hinten gibt's noch ein kleines Fenster. Oder? Wir verstecken uns. Toni steht vor etwas, das sich anfühlt wie ein großer Getränkekühlschrank mit Glastür. Ihr würdet da zwar reinpassen, aber ob euch das Glas vor dem Pranken eines hungrigen Bären schützt? Was willst du tun? Mit Toni zum Fenster laufen und hoffen, dass ihr da rausklettern könnt? Oder euch im Kühlschrank verstecken? Also, Fenster oder Kühlschrank? Was ist die Geschichte von Tag X? Man ist an dieser Stelle in so einem Kiosk eingesperrt. Ein Eisbär ist hinter einem her. Die Frage ist, wie ist man da hingekommen? Und wer ist dieses Kind? Was macht dieses Kind da? Und die Antwort ist, man ist aufgewacht, blind und anscheinend mit einer Art Gedächtnisverlust. Irgendwas ist in der Zwischenzeit passiert und man merkt, man ist in so einer Art postapokalyptischen Welt gestrandet. Irgendwo in Deutschland, aber man weiß nicht genau wo, man weiß überhaupt nicht, was los ist. Und dann trifft man dieses Kind. Und dieses Kind ist sozusagen für einen selber die Augen. Man selber sieht nichts, man ist blind und das Kind führt einen so durch die Gegend. Ist aber jetzt auch nicht so wahnsinnig, wie soll man sagen, verlässlich als Gesprächspartner. Sagt einem manchmal Sachen, wo man sich so denkt, okay, stimmt das jetzt? Und führt einen so durch diese postapokalyptische Welt. Man erlebt quasi in dieser Welt gemeinsam mit diesem Kind Abenteuer. Wie unterscheidet sich jetzt die Dramaturgie? Oder ich versuche es mal andersrum. Der klassische Bildungsroman, der hat ja immer eine Figur, die sich entwickelt. Meistens ein junger Mann oder eine junge Frau, aber da muss was passieren. Steigt auf, fällt runter, Fallhöhe und so weiter. Aber ist es dann beim interaktiven Hörspiel genauso, dass da so eine Art Bogen existiert? Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Das habe ich auch immer viel mit dem Autor diskutiert, weil es muss ein Bogen existieren, sonst ist es langweilig. Nur dieser Bogen kommt in dem Fall von außen, der ist in der äußeren Handlung. Also was passiert dem Protagonisten? Das kommt einfach daher, dadurch, dass ja man ja quasi als Spieler oder Hörer selber der Protagonist ist, gibt es nicht so eine Charaktermotivation, wo man sagt, okay, der Protagonist ist so und so, deswegen entwickelt er sich so und so, sondern alles muss durch die äußere Handlung kommen und dadurch, wie sich der Spieler dabei fühlt. Wenn man einen Protagonisten hat, der bestimmte Eigenschaften hat, dann kann ich als Leser oder Zuhörer normalerweise mich mit dem vielleicht identifizieren. Und hier ist es ja viel krasser eigentlich. Hier ist man dieser Protagonist. Also es geht quasi nicht um Identifikation, sondern wirklich um Identität. Also es geht nicht um Mitfühlen, sondern tatsächlich um Fühlen. Es geht nicht um Miterleben, sondern um eigenes Erleben. Es ist also nochmal, wie soll ich sagen, eine Spur unmittelbarer. Gibt es bestimmte Stoffe, die sich da besonders eignen für solche interaktiven Hörspiele? Also mich hat es ja zum Beispiel ein bisschen an Cormac McCarthy erinnert mit seinem Sohn, der da mit dem Einkaufswagen durch das verwüstete Amerika durchgeht. Ne? Also gibt es quasi so Topoi, die sich da immer wieder eignen für solche interaktiven Hörspiele? Vielleicht, weil da Entscheidungsdichte entsteht? Ich glaube, ja. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Die eine Sache ist, grundsätzlich alles Actionorientierte funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil bei actionorientierten Sachen es nicht stört, dass die Handlung von außen kommt und nicht aus der inneren Motivation der Figur heraus. Das ist immer wieder da, worüber wir gerade gesprochen haben. Dadurch, dass wir die innere Motivation der Figur nicht haben oder nicht kennen, weil das ja der Spieler ist, muss alle Motivation von außen kommen. Und von außen motivierte Handlung, das ist typisch Actionfilm eigentlich oder typisch actionlastige Erzählung. Und was diese Anmutung von The Road von Cormac McCarthy jetzt vielleicht angeht, das kommt natürlich daher, dass es einfacher ist, sowas zu machen, wenn jemand alleine ist oder weitgehend alleine, vielleicht nur mit einem anderen Menschen unterwegs ist, weil ansonsten, glaube ich, dieses Gefühl, dass man alleine für jede Entscheidung total verantwortlich ist und dass man kein Sicherheitsnetz hat und dass man, dass jede einzelne Entscheidung, die man trifft, eine Entscheidung über Leben und Tod sein könnte, ist, glaube ich, schwerer herzustellen in einem etwas sozialeren Umfeld. Das ist eine interessante Frage, weil genau über sowas denken wir gerade nach. Also ob man nicht zum Beispiel einen Krimi auch so erzählen könnte. Und was kommt als nächstes? Hoffentlich ein Krimi. Ich darf noch nicht alles darüber verraten, aber möglicherweise mit bekannten Figuren. Und also bekannte Figuren heißt aus dem Tatort oder? Wie gesagt, ich darf dazu noch nichts Genaueres sagen, aber wir versuchen gerade in eine bekannte Krimi-Welt einzutauchen und die für diese Smart-Speaker-Nutzung zu präsentieren, wo sich, glaube ich, so ein paar Fragen, die ich vorhin schon angerissen habe, auch nochmal ganz neu stellen werden, weil da ist man viel mehr in der Interaktion mit anderen Figuren, mit Menschen und man hat gleichzeitig ein bisschen eine andere Aufgabe, weil es ja nicht darum geht, einfach zu überleben, sondern es geht darum, wirklich was rauszufinden. Und das ist auch nicht so ganz einfach von der interaktiven Dramaturgie her zu bauen und ich glaube, das wird eine sehr spannende Aufgabe. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Sie hörten eine gekürzte Fassung meines Gesprächs mit Klaus Uhrig, Dramaturg des interaktiven Hörspiels Tag X. Vorgestern war dessen Ursendung hier auf Bayern 2. Das ganze Gespräch über interaktives Storytelling mit Klaus Uhrig finden Sie in unserer Atmix-Galerie unter BRDE Podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort finden Sie übrigens auch die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Ist es legitim, in einer Beziehung Geheimnisse vor dem anderen oder der anderen zu haben? Oder wie ist es mit der sexuellen Leidenschaft? Die Traumnovelle, erschienen 1926, ist eine künstlerische Untersuchung der Gewalt, mit der sexuelle Wünsche ans Tageslicht drängen. Der österreichische Schriftsteller Arthur Schnitzler zeigt am Beispiel zweier Menschen in der Mitte ihres Lebens, wie die gewonnenen Sicherheiten ihrer Beziehung plötzlich brüchig werden. In der Hörspielbearbeitung von Katja Langenbach kommen philosophische Stimmen zu Wort oder wissenschaftliche, wie auch persönliche Antworten von Paaren. Ich will dir alles erzählen. Vorgestern, du erinnerst dich, wir haben die Kleine ins Bett gebracht. Ich habe ihr aus dem großen Buch vorgelesen. 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amjad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Wir brauchen das Abenteuer. Es tröstet uns. Wir brauchen die Lüge. Die Traumnovelle. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Arthur Schnitzler. Liebst du jemanden? Woher weißt du das? Glaubst du an die Treue? Warum? Warum nicht? Glaubst du, dass du deinen Partner wirklich kennst? Warum hast du geheiratet? Findest du, dass man sich heute zu leichtfertig trennt?